طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على سبحانه وتعالى الله دي مهان دفلتن الله عزيزيك من هاي البمهات سيشكايت لنفس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Er ist der Auserwählte aller Menschen. Er ist das Edelste aller Geschöpfe. Er ist das Siegel der Propheten, möge Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf ihm sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit ihm im Paradies versammeln. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm die höchste Stätte im Paradies bescheren, schenken. Heute werden wir inshallah die Surah Nummer 96, Surah Al-Alaq, uns näher anschauen. Auf Deutsch übersetzt das Anhängsel. Ich lese wie gewohnt erstmal die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Und danach werden wir die Ayat versuchen nach und nach zu verinnerlichen. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen. Sekunde. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen. Lies im Namen deines Herrn. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Lies und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat. Den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Keineswegs, der Mensch lehnt sich wahrlich auf, dass er von sich meint, unbedürftig zu sein. Gewiss, zu deinem Herrn wird die Rückkehr sein. Siehst du denjenigen, der abhält, einen Diener, wenn er betet? Siehst du, obwohl er nach der Rechtleitung verfährt oder der Gottesfurcht gebietet, oder die Gottesfurcht gebietet? Siehst du, wie wäre es, wenn er die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt? Weiß er denn nicht, dass Allah sieht? Keineswegs. Wenn er nicht aufhört, werden wir ihn ganz gewiss an der Stirnlocke packen und ihn ziehen. Einer Stirnlocke, einer lügnerischen, einer verfehlt Handelnden. So soll er doch seine Genossen rufen. Wir werden die Höllenwache rufen. Keineswegs. Gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah. Diese Surah, Surah Al-Alaq, die aus 19 Ayat besteht, wissen wir, ist eine mekkanische Surah. Denn jeder von uns weiß, dass dies die erste Surah ist, die überhaupt vom Al-Quran Al-Karim herabgesandt worden ist. Um genauer zu sein, sind es die ersten 5 Ayat dieser Surah, die als erstes vom Engel Jibril a.s. dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überbracht worden sind. Und deswegen ist sie unter Übereinkunft der Tafsir-Gelehrten eine mekkanische Surah. Und sie hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar berichtet uns Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich für mehrere Tage immer zurückgezogen hatte in einen Berg oder auf einen Berg namens Nur, in eine Höhle, die man Hira nennt. In diese Höhle hat er sich alaihi salatu wasallam immer wieder zurückgezogen. Das war bevor er diese Offenbarung bekommen hat, das heißt bevor er zum Propheten und Gesandten Allahs berufen worden ist, und er hat darin gebetet. Und wie hat er gebetet? Wohl auf die Art und Weise, wie es noch übrig geblieben ist von der Religion von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und der Gesandte sallallahu alayhi wasallam hatte schon immer es verabscheut, dass neben Allah andere angebetet werden, und deswegen hat er sich von seinen Leuten entfernt und hat auch nicht dort bei der Kaaba gebetet, die wo viele Götzen aufgestellt waren, sondern er hat sich zurückgezogen auf diesen Berg, um alleine zu sein und um den einen einzigen Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, anzubeten. Und in einer bestimmten Nacht, und das ist eben diese besondere, gesegnete Nacht, ist dann dieser ist zu ihm eben eine Gestalt gekommen, und zwar das war Jibril, der Engel Gabriel auf Deutsch, in der Gestalt eines Menschen ist zu ihm gekommen und hat ihn angeordnet zu lesen. Und er sagte zu ihm, Iqra. Und das war die erste Offenbarung und das war der erste Teil des ersten Verses dieser Sura. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er war jemand, der nicht lesen und nicht schreiben konnte. Und deswegen sagte er auf Arabisch, Ma ana biqari. Das heißt, das kann man auf verschiedene Arten übersetzen. Die eine Art, es zu übersetzen, ist, ich kann nicht lesen. Eine andere Art zu übersetzen ist, Ma ana biqari, was soll ich denn lesen? Und die dritte Art zu übersetzen ist, nein, ich lese nicht. Also als würde er es ablehnen. Und manche, und ihr wisst, die Geschichte ist so, dass der, bevor ich jetzt sage, was, wie man diesen Satz übersetzen sollte, das erste Mal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Und jetzt können wir es auf eine der drei Arten übersetzen. Beim zweiten Mal, und dann hat daraufhin Jibril alaihi salatu wassalam, Gottes Segen, Friede auf ihm, er hat dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Arme genommen und ihn festgedrückt. Sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte, er würde sogar sterben. Er dachte, er hält das nicht mehr aus, wie feste er gedrückt worden ist von diesem Engel. Und dann sagte Jibril ihm ein zweites Mal, lies, iqra. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ein zweites Mal, ma ana biqari. Und dann hat der Jibril alaihi salam ihn ein weiteres Mal festgedrückt. Und dann hat der Prophet, dann hat Jibril alaihi salam zu ihm wieder gesagt, lies. Und dann beim dritten Mal, beziehungsweise nachdem also der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreimal gesagt hat, ma ana biqari, also beim dritten Mal sagte er dann wieder, ma ana biqari, er sagt insgesamt ma ana biqari dreimal. Beim dritten Mal, als er dann gesagt hatte, was soll ich lesen oder ich kann nicht lesen oder nein, ich lese nicht, hat dann Jibril zu ihm gesagt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Und er las ihm dann die ersten fünf Ayat dieser Sura vor. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Manche Ulama haben gesagt, das erste Mal, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ma ana biqari, könnte man übersetzen mit, nein, ich kann nicht lesen. Und das zweite Mal dann ebenfalls, nein, ich kann nicht lesen. Ma ana biqari. Und das dritte Mal dann mit der, würde man eher so übersetzen, dass man sagt, dass er, als hätte er gesagt, was soll ich denn lesen? Das heißt, das erste Mal, ich kann nicht lesen. Das zweite Mal als Betonung, ich kann nicht lesen. Und das dritte Mal dann als, als eine Frage, ja, wenn ich lesen soll, was soll ich denn lesen? Sag mir doch bitte, was ich zu lesen habe. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, warum der Jibril alaihi salam den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sich gedrückt hat oder an sich gedrückt hat oder erdrückt hat sogar, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar Angst um sich hatte. Er sagte sogar selbst, das sinngemäß, hatta balagha bi al-jahd, das heißt so viel wie, es wurde für mich höchst anstrengend oder ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Das wäre vielleicht sogar die bessere Übersetzung. Manche Ulama sagen, und diese Gründe, die ich jetzt nenne, alle können sogar ein Grund dafür sein. Denn ihr wisst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas anordnet, und in diesem Fall der Jibril alayhi salam macht es unter Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist diese Anordnung mit Weisheiten erfüllt, weil sie kommt vom Allweisen, von Al-Hakim. Und deswegen steht dem nichts im Wege zu sagen, dass es viele Weisheiten gibt, die hinter einem Verbot oder hinter einer Anordnung Allahs stehen. Wie zum Beispiel das Verbot Allahs, zum Beispiel Alkohol zu trinken, ist unter anderem, weil es dem Körper schadet, unter anderem, weil es eine Geldverschwendung ist, unter anderem, weil man sich dadurch selbst erniedrigt und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt viele Weisheiten, die dahinter stecken können. Die Gelehrten sagen, Ibn Hajar rahimahullah ta'ala erwähnt dies in Fath al-Bari, dass ein Grund ist die Konzentrationssteigerung. Und zwar ganz einfach, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit diesem Erdrücken darauf vorbereitet werden soll, dass er sich konzentrieren soll auf das, was jetzt geschehen wird. Denn ihr wisst, wenn etwas Seltsames geschieht, dann vergisst man dieses Ereignis am wenigsten. Ein zweiter Grund ist, darum er das gemacht hat, um den Ernst der Lage zu betonen. Und eine dritte Weisheit, die dahinter steckt, ist, um zu sehen, ob er solche Anstrengungen aushält oder nicht. Denn die Offenbarung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erhalten hat, ist eine anstrengende Sache gewesen. Es war nicht einfach so, dass Jibril ihm etwas eingegeben hat und der Prophet alaihi salatu wasallam es gehört hat und sich gemerkt hat, sondern diese Art der Offenbarungsübertragung oder diese Art, eine Information zu übermitteln, ist etwas Geheimnisvolles, Verborgenes. Wir wissen nicht, auf welche Art und Weise diese Sache geschehen ist. Al-Wahi ist eine Informationsübertragung, was wir allgemein über Offenbarung übersetzen. Al-Wahi, das was die Propheten und die Gesandten Allahs bekommen haben von Allah, ist eine, per Definition, eine Informationsübertragung, die auf geheime und schnelle Art und Weise geschieht. Sie ist deswegen geheim, weil keiner sie mitbekommt, außer dem Propheten selbst, sallallahu alaihi wasallam, und der, den es offenbart. Und es ist schnell, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in wenigen Augenblicken Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala erhält, und nicht nur diese Ayat, sondern auch noch, er vergisst sie nie wieder, es sei denn Allah will es, und er bekommt noch hinzu die Bedeutungen dieser Ayat. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht nur die Ayat des Koran bekommen, sondern auch die Bedeutungen der Ayat, die in diesem Zusammenhang entscheidend sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste also am besten, was Allah subhanahu wa ta'ala meinte. Und deswegen, und warum habe ich das gesagt? Weil diese Art der Offenbarung war eine sehr anstrengende für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sodass sogar seine Stirn von Schweiß tropfte, obwohl es eine eiskalte Nacht war. So beschrieb es Aisha radiallahu ta'ala an im Hadith in Sahih al-Bukhari. Insofern wollte der Engel sehen, ob dieser Mensch überhaupt bereit ist dafür, solch eine Anstrengung aufzunehmen. Und als er es dreimal ausgehalten hat, wusste er, dass er ihm diese Worte Allahs subhanahu wa ta'ala eingeben kann. Und hier machen wir uns bewusst, dass Allah azza wa jall uns mitgeteilt hat in Al-Quran al-Karim, dass diese Worte Allahs, diese Worte, die nicht wie die Worte eines Menschen sind, sondern sind die Worte des Herrn der Welten, diese Worte, wenn sie einem Berg offenbart würden, dann würde dieser Berg aus Angst in sich zusammenfallen, weil er diesen Worten nicht standhalten kann, weil er diese Worte nicht aufnehmen kann. Und der Mensch kann diese Worte des Herrn der Welten nur lesen und in seinem Herzen tragen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sie leicht gemacht hat, weil für den Menschen, weil Allah gesagt hat, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, und wir haben den Koran zum Gedenken leicht gemacht. Ansonsten würde kein Mensch imstande sein, diese unerschaffenen Worte Allahs, des Schöpfers, überhaupt lesen zu können. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Erschwernis im wahrsten Sinne des Wortes erlebt und gespürt und verspürt, denn manchmal war sein Kopf auf dem Fuß oder auf dem Bein eines anderen Sahabi, während er gerade eine Offenbarung bekommen hat, und der Sahabi berichtet, dass dabei sein Kopf so schwer wurde, dass er Angst hatte, sein Fuß würde zerquetscht werden vor der Erschwernis dieser Offenbarung. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, wir werden auf dir ein schwerwiegendes Wort hinabsenden. Und deswegen diese Weisheit. Die vierte ist, um zu sehen, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter Druck etwas von sich aus sagen wird. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde vorgeworfen, dass er ein Verrückter ist. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er ein Zauberer ist. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er über Allah subhanahu wa ta'ala lügt. Und deswegen wurde er hier auf die Probe gestellt, um den Menschen zu zeigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals etwas von sich aus sagen wird. Sondern, das heißt sogar in einem Notfall, wo er Angst hat, zerquetscht zu werden, würde er niemals etwas von sich aus über Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Als der Engel zu ihm gesagt hat, lies, hätte er irgendetwas aufsagen können, was er wollte, hat er aber nicht gemacht, sondern er hat abgewartet, bis Jibril alayhi salam ihm eingibt, was er zu sagen hat. Vorher steht es ihm nicht zu, irgendetwas zu sagen. Und die fünfte Weisheit, die die Gelehrten erwähnen, ist, um ihm zu zeigen, dass er nur den Koran von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen kann und nicht von sich aus selbst, um sich wehren zu können oder und so weiter und so fort. Das heißt also so viel wie ähnlich wie der vierte Punkt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte in diesem Moment nicht den Koran von sich aus bekommen können, sondern er musste warten, bis Jibril ihm diese Worte Allah subhanahu wa ta'ala eingibt. Und deswegen wissen wir, dass diese Worte nicht von ihm sind, alayhi salatu wassalam, sondern sind die Worte, die er überbracht bekommen hat von Jibril. Und Jibril hat an diesen Worten weder etwas hinzugefügt, noch etwas davon weggenommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn beschrieben als Ar-Ruh al-Amin. Das heißt, den vertrauenswürdigen Geist oder die vertrauenswürdige Seele, das heißt der vertrauenswürdige Engel. Allah sagte, im Namen Allahs des Allerbarmes Barmherzigen, obwohl diese Ayah wird nicht erwähnt in den Hadithen, die mir über den Weg gelaufen sind, in Bezug auf die Offenbarung dieser Surah. Trotzdem lesen wir sie, bevor diese Surah beginnt, weil die Sahaba sie so in den Masahif, in den Mushafs niedergeschrieben haben. Allah sagte am Anfang dieser Surah, sinngemäß übersetzt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Die Anordnung zu lesen im Namen des Herrn, bedeutet, dass man unter Erwähnung des Namens Allahs lesen soll. Denn Allahs Name, wenn er erwähnt wird, Allah oder Ar-Rabb oder irgendeiner der Namen Allahs, dann ist das eine Art Segnung zu erlangen. Und es bedeutet auch, wenn man sagt, lies im Namen deines Herrn, das heißt, lies, indem du Hilfe suchst bei deinem Herrn oder beim Namen deines Herrn. Deswegen, immer wenn man sagt, man macht etwas im Namen einer anderen Person, dann je nach Kontext bedeutet es hat es eine entsprechende Bedeutung. Wenn wir sagen Bismillahirrahmanirrahim und wir lesen die Fatiha, dann ist damit gemeint, im Namen Allahs, das heißt mit seiner Erlaubnis, mit seiner Hilfe, und unter Ersuchung seines Segens beginne ich zu lesen, weil man eben liest. Und wenn man etwas anderes macht, dann macht man eben, oder wenn man etwas anderes macht und vorher Bismillah sagt, dann ist damit eben nicht Lesen gemeint, sondern eben diese andere entsprechende Sache. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala, interessanterweise, das erste, was er deinem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart, ist die Anordnung zu lesen, darüber werden wir gleich in der dritten Ayah sprechen, weil dort Allah Azza wa Jal den Befehl zu lesen ein zweites Mal betont hat. Aber das Besondere ist, dass er sofort in der ersten Ayah, die offenbart worden ist, einen entscheidenden Aspekt der Aqida anspricht. Und das ist nämlich der Tawhid Ar-Rububiyya. Das heißt, Tawhid, wisst ihr, sprachlich gesehen bedeutet zu einem machen. Und religiös gesehen bedeutet Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala alle Rechte zu geben, die ihm zustehen, ohne dass man sie jemand anderes gibt. Und dieser Tawhid, der islamische Monotheismus, die islamische Version oder das islamische Verständnis des Monotheismus, der ein Aspekt davon und ein wesentlicher Aspekt davon ist der Rububiyya-Aspekt. Der Rububiyya-Aspekt bedeutet das Herrschaftsein Allahs. Das heißt, dass Allah Azza wa Jal der Herr ist. Und dieses Herrschaftsein ist sehr entscheidend, denn davon leiten wir eine weitere Eigenschaft oder einen weiteren Aspekt des Tawhid ab, auf den es in den folgenden Ayat auch ankommt. Und zwar die ganze Botschaft des Koran und die ganze Botschaft der Gesandten Allahs zu ihren Völkern war: dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Dient Allah alleine und begeht keinen Schirk. Das war die gesamte Botschaft der Gesandten. Und alles, was danach kam, war nur eine Erklärung davon, wie wir Allah zu dienen haben und was ist der Schirk, damit wir ihn vermeiden. Das war's. Und wenn wir aber verstanden haben, dass Allah Azza wa Jal unser Rabb ist, unser Herr ist, dann ergibt sich für uns automatisch, dass wir ihm nichts beigesellen. Und deswegen ist dies eine Weisheit, warum Allah Azza wa Jal diesen Tawhid al-Rububiyya als allererstes offenbart hat. Und das ist nämlich, und was bedeutet der Tawhid al-Rububiyya? Er bedeutet, dass Allah Azza wa Jal ein einziger ist hinsichtlich seiner Taten. Egal was mit seinen Taten zusammenhängt, seine Schöpfung, sein Erschaffen. Und das ist das Erste, was Allah Azza wa Jal hier offenbart hat. Sein Erschaffen, sein Versorgen, sein Reich, all dies gehört ihm, Allah subhanahu wa ta'ala. Er leitet alle Angelegenheiten. Es gibt nichts in diesem Universum, was nicht unter seinem Willen steht. Dieser Tawhid, den nennt man Tawhid al-Rububiyya. Und Allah Azza wa Jal hat einen Aspekt, diesen Tawhid in dieser Aya erwähnt, und zwar die Schöpfung. Denn wenn er Azza wa Jal alles erschaffen hat, und es gibt keinen Menschen, und es gibt kein Geschöpf, es gibt niemanden außer Allah, der Anspruch erhoben hat, irgendetwas zu erschaffen haben und schon gar nicht alles zu erschaffen zu haben. Denn wenn jemand so etwas sagt, dann braucht man ihm nur sagen, dann erschaffe etwas und er wird dazu nicht imstande sein. Allah Azza wa Jal, derjenige, der alles erschaffen hat, wenn er alles erschaffen hat, dann ergibt sich daraus automatisch, dass er auch derjenige ist, der alles versorgt. Der alle versorgt. Denn die Versorgung, Ar-Rizq, egal ob es Kinder sind, oder ob es Essen ist, oder Trinken ist, oder Gesundheit ist, oder was auch immer, all dies ist ja Teil seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala. Und er hat diese Gesetze in diesem Leben, und er hat diese Gesetze, egal ob es um die Gesetze der Laufbahn von Himmel und Erde geht, oder ob es die Gesetze geht ob es um Gesetzmäßigkeiten geht in deinem Körper oder anderes, all dies ist eine Schöpfung Allahs. Und somit ist Allah Azza wa Jal derjenige, der diese erschaffen hat und diese auch leitet. Also ergibt sich daraus automatisch, dass auch die anderen Götzen, die angebetet werden neben Allah Azza wa Jal, egal was es ist, dein Ilah ist derjenige, den du anbetest. Dein Ilah ist derjenige, dem du deine Gottesdienste widmest. Wenn du also im Dua wenn du zu jemandem Dua machst, wenn du zu jemandem ein Bittgebet sprichst, von jemandem etwas verlangst, das nur Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich erfüllen kann, dann ist diejenige Person, die du in deinem Dua angesprochen hast, dein Ilah, dein Gott. Egal wer das ist. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Dua machst, dann ist das sozusagen dein Gott geworden, ob du willst oder nicht. Und das wäre ein Abfall vom Islam, weil das eine Form von Ash-Shirk ist. Und der Dua, das Bittgebet darf nur an den Propheten, darf nur an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet werden. Und deswegen ergibt sich aus dieser Aya, wenn Allah alles erschaffen hat, dann hat er auch diejenigen Dinge erschaffen, die Mekkaner oder alle anderen Polytheisten heutzutage und damals anbeten. Was für einen Sinn macht es dann, dass man diese Dinge anbetet, die erschaffen worden sind? Dann ist es doch besser, dass man einfach Allah subhanahu wa ta'ala direkt anbetet. Und das ist genau die Botschaft des Quran al-Karim. Allah sagte, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Und er hat nicht gesagt, was er erschaffen hat in dieser Aya. Und das bedeutet, du kannst alles einfügen, sinngemäß einfügen, und die Bedeutung wird richtig sein. Ob du jetzt danach sagst, er hat alles erschaffen, der erschaffen hat, die Bäume, die Wälder, die Erde, die Sonne, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alles wird richtig sein. Manche Tafsir-Gelehrten haben an dieser Stelle gesagt, oder haben besonders auf das Beispiel des Menschen, auf das Beispiel des Menschen zu sprechen gekommen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in der darauf folgenden Aya von Menschen spricht. Aber wenn der Tafsir-Gelehrte sagt, gemeint ist der Mensch, dann heißt es nicht, dass nur der Mensch damit gemeint ist, sondern Allah hat alles erschaffen, unter anderem den Menschen, aber wir reden jetzt besonders über den Menschen, weil dieser Mensch in der darauffolgenden Ayah zum Gesprächsthema wird. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen, gemeint ist damit Adam alayhi salam, aus einem Auszug, aus Lehm, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und dann sagt Allah azza wa jal, خلق الإنسان من علقة. Den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Oder anders übersetzt, er hat den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen. Das heißt, dass die Nachkommenschaft nach Adam a.s. hat er erschaffen aus einem Anhängsel.